Durch den bleichen Feuerschein des Mondes, durch den Lichtmeersfluten schweift die Sehnsucht kühn hinauf empor zum Heimathimmel. Durch den bleichen Feuerschein des Mondes, durch des Lichtmeers Fluten schweift die Sehnsucht kühn hinauf empor zum Heimathimmel. Durch den bleichen Feuer